Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Sorge selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten, Herr, mach uns still und rede du. Amen. Wir haben ja heute bekanntlich Freitag, den 20. September 2013. Jetzt können wir die Stunden schon zählen. In rund 50 Stunden schließen die Wahllokale in unserem Land. Und dann, eine Sekunde nach 18 Uhr, kommt schon die erste Hochrechnung. Ich habe bis heute immer noch nicht kapiert, wie das funktioniert. Das geht so schnell, schon weiß man um 18 Uhr und eine halbe Sekunde fast das genaue Ergebnis. Dann wissen wir, wer für die nächsten 4 Jahre im Bundeskanzleramt arbeiten wird. Entweder eine Frau oder ein Mann. Die beiden haben in den letzten Monaten alles dafür getan, um zu siegen, um an der Macht zu bleiben oder auch um an die Macht zu kommen. An fast jedem Laternenmast hängen die Wahlplakate, die ich schon gar nicht mehr wahrnehme. Nur wenn man da irgendwie ein paar Vampirzähnchen dran malt an die Gesichter, dann guckt man da schon mal hin, aber kennen wir ja auswendig. In unzähligen Wahlveranstaltungen lobten die Parteien ihre eigenen Leistungen und machten gleichzeitig die anderen, die Konkurrenz, die anderen Parteien klein. Eigentlich logisch. Um groß rauszukommen, da hat man nichts anderes, als den anderen klein zu machen. Denn je kleiner man den anderen macht, umso größer wird man. Die ganze Bundestagswahl ist keine billige Angelegenheit. 2002 und 2005 musste der Steuerzahler nach offiziellen Angaben rund 63 Millionen für die Bundestagswahlen damals zahlen. 1909 wurden aus den 63 Millionen schon fast 67 Millionen. In diesem Jahr wird es noch mehr sein. Wobei man sagen muss, die richtige Summe ist um ein Vielfaches mehr, denn diese 66 oder 67 Millionen von vor 4 Jahren, das war nur das, was dann die Parteien je nach Wahlstimmen bekommen haben. Aber die haben ja noch aus den Kassen bezahlt. Also das hat schon deutlich mehr gekostet und sie haben ja dann nur in Anführungsstrichen 67 Millionen erstattet bekommen. Aber der Wahlkampf, der war viel, viel teurer. Demokratie hat nun mal ihren Preis. Eine Diktatur, die wäre an dieser Stelle deutlich billiger, weil in der Diktatur gibt es nichts zu wählen. Alles hat seinen Preis. Wir sind heute hier in den Gottesdienst gekommen, nicht um eine feurige Wahlrede zu hören. Ich werde keine Partei beim Namen nennen, aber es wird dennoch eine Wahlrede werden. Es will eine Wahlrede werden, auch wenn ich keine Partei in den Vordergrund stelle und sage, ich mag die und die anderen mag ich nicht oder wie auch immer. Das ist nicht mein Ding, das mache ich nicht hier und auch nicht anderswo. Aber dennoch gibt es eine Wahlrede. Wartet mal ab. Wahl. Das ganze Leben besteht aus Entscheidungen, man muss wählen. Das fängt bei der Wahl an, in welchen Kindergarten schicke ich meine Kinder. Und das hört nach unzählig vielen Wahlen und Entscheidungen im Alter auf, wenn man dann ein passendes Altenheim wählen muss. Aber selbst da wird noch gewählt. Ich meine nicht die Bundestagswahl, wahrscheinlich habt ihr auch mehr oder weniger an der Bundestagswahl schon durch Briefwahl teilgenommen. Aber es geht auch um Wahlen hier in diesem Haus, in dem Alter, wo man dann nun sagt, gehe ich in den Gottesdienst, gehe ich nicht in den Gottesdienst, gehe ich heute spazieren, gehe ich heute nicht spazieren und, und. Ich muss mich auch im hohen Alter jeden Tag immer wieder neu entscheiden und muss wählen. Auch in der Bibel gibt es Menschen, die immer wieder vor der Wahl gestellt werden. Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass die Wahl damals hieß, wollt ihr die Götzen oder entscheidet ihr euch für den Schöpfer? Entweder oder. Und wie ein roter Faden, so zieht sich diese Frage, wollt ihr Gott oder wollt ihr den Teufel, nicht nur durch die biblische Geschichte, sondern auch durch die ganze Weltgeschichte bis zum heutigen Tag. Ich habe heute im Blick für die letzten Stunden vor der sicherlich sehr spannenden Bundestagswahl 2013 den Text einer biblischen Wahlveranstaltung genommen. Eine biblische Wahlveranstaltung genommen. Wir finden sie im Johannesevangelium im 6. Kapitel. Dabei werden wir einen der traurigsten und der schönsten Sätze hören, die wir in der Bibel finden. Zur Vorgeschichte: Jesus speist auf einen Schlag 5000 Menschen, anschließend wandelt er auf dem See. Einen Tag später bezeichnet er sich als das Brot des Lebens, das nur bei ihm und durch ihn zu bekommen ist. Und jetzt kommt der Predigttext. Da meinten einige Jünger, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus die 12, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Eine spannende Szene schildert uns das heutige Evangelium. Dass dieser Jesus jemand ganz Besonderes ist, das hat sich inzwischen herumgesprochen. Und so versammelten sich zahlreiche Zuhörerinnen und Zuhörer um ihn. Zunächst sind alle fasziniert und begeistert von seiner Person und von dem, was er sagt. Aber plötzlich auf ein Wort Jesu hin schlägt die ganze Stimmung um. Ein Großteil der Zuhörenden geht zunächst innerlich auf Distanz. Da fallen Sätze wie, das ist ja unerträglich, was Jesus da sagt. Oder, wer kann das anhören? Jesus bemerkt diesen Stimmungsumschwung, aber er beschwichtigt ihn nicht. Mit seiner Frage, daran nehmt ihr Anstoß, verschärft er den Konflikt noch eher. Nun müssen die Jünger Stellung beziehen. Viele seiner Zuhörer haben sich an seinen Worten gestoßen. Sie kennen ihn von klein auf als den Sohn von Josef und Maria. Nun sind sie empört. Wie kann er sich sowas anmaßen? Wie kann er sich so hervortun? Durch diese Worte Jesu sind etliche aus dem Kreis der Jünger und der Nachfolger sehr, sehr verärgert. Was dann folgt, ist eine Abstimmung mit den Füßen. Der Evangelist Johannes berichtet, viele seiner Jünger sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Von da an wandten sich viele von Jesus ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Jünger, die lange mit Jesus herumgezogen sind, ziehen sich plötzlich zurück. Sie haben ihre scheinbar guten Gründe dafür und gehen von nun an getrennte Wege. Sie entscheiden sich im ursprünglichen Wortsinn. Sie scheiden sich, sie trennen sich von Jesus. Und der Sohn Gottes, er lässt diese Leute gehen. Keiner wird aufgehalten. Jesus zwingt niemanden, bei ihm zu bleiben. Jesus ist nicht wie mancher Sektenguru oder Parteivorsitzende, die ihre Anhänger mit werbenden oder auch mit drohenden Worten auf sich einschwören und an sich binden wollen. Er möchte nur Menschen in seiner Nachfolge, die ihm freiwillig und die ihm gern folgen. Wer bei ihm bleibt, bei dem soll es aus Liebe geschehen. So stellt Jesus denn auch dem engsten Mitarbeiterkreis der 12 Jünger die Frage, er stellt sie vor die Wahl, ganz persönlich fragt er sie, und ihr, wollt ihr auch weggehen? Wie viel Tragik, wie viel Trauer beherbergt diese Frage? Wollt ihr auch weggehen? Da ist es Petrus, wieder mal der Petrus, der mit einem Satz sagt, was er denkt. Ich hatte jetzt eben gesagt, wir hören den traurigsten und den fröhlichsten Satz in der Bibel. Und einer der traurigsten Sätze ist nun mal, wollt ihr auch weggehen? Und dann kommt Petrus. Petrus, der mal wieder den Nagel auf den Kopf trifft und auch eine Frage stellt. Eine Frage beantwortet man ja nie mit einer Gegenfrage. Petrus macht es. Herr, wohin sollen wir gehen? Herr, wohin sollen wir gehen? Wie oft haben wir uns in unserem Leben schon einmal diese Frage gestellt, im Alltag? Wohin soll und kann ich mich wenden, wenn ich Fragen habe? Als junger Mensch, wohin sollen wir in Urlaub fahren? Wo sollen wir zum Einkaufen fahren? Wohin zum Arzt gehen? Und viele, viele Fragen mehr. Dann am Ende haben wir nur noch eine Frage. Wo verbringen wir die Ewigkeit? In unserer lauten und hektischen Zeit schaffen wir es vielleicht gerade noch, die Fragen des Alltags zu bewältigen. Doch bei den inneren Fragen nach Sinn, Geborgenheit, nach Ruhe, nach wirklichen Führungen in Lebensfragen, nach dem Umgang mit Leid, Schmerzen und Krisen, da bleibt oft eine gültige Antwort aus. Übrig bleiben von den vielen Menschen, die Jesus nachgelaufen sind, nur die 12. Gehen oder bleiben? Jesus stellt sie direkt vor diese Wahl. Petrus spricht es spontan und voller Überzeugung aus. Er wählt das Bleiben. Und das hat auch einen guten, einen sehr guten Grund. Wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Worte des ewigen Lebens. Welche Partei, welche Gruppierung hat Worte des ewigen Lebens? Keine einzige. Für Petrus gibt es keine Alternative. Er hat erfahren, dass Jesus keine leeren Worte macht, keine Wahlversprechungen macht, sondern dass in seinem Handeln und in seiner ganzen Person er die Zuwendung Gottes zu den Menschen lebt. Seine Worte bewirken das Heil der Menschen. Sie schenken neue Lebendigkeit. Er ist der Heiland, der dem Land das Heil bringt. Petrus fasst das so schön zusammen. Worte des ewigen Lebens. Wenn man das genauer übersetzt, dann heißt das Worte unendlichen Lebens. Jesus sagt das von sich selbst. Meine Worte sind Geist und Leben. Und das ist das Schlüsselwort für die Wahl. Worte des Lebens. Worte, nicht die da so herblubbern oder gesagt werden, sondern Worte voller Geist und Wahrheit, aus denen man Kraft schöpfen kann im Alltag, die einen trösten und stärken in Krisenzeiten, die einen vor Ängsten befreien und Mut zum Leben geben. Manchmal sind aber auch Worte nötig, die uns unruhig machen, uns aufrütteln aus dem Trott der Bequemlichkeit. Worte, die herausfordern und etwas zumuten, kurz gesagt, Worte, die einen Menschen lebendig machen. Ein Satz, Ein Gedanke wird zu einem Wort des Lebens, wenn er jemand unmittelbar anspricht und mitten ins Herz trifft, als sei dieser Satz nur für ihn gemacht. Ein solches Wort bekommt man vielleicht von einem lieben Menschen gesagt oder geschrieben. Es fällt einem ein Buch in die Hände oder es springt irgendeine Spruchkarte einem ins Auge. Gemeinsam ist allen ein Wort des Lebens wird geschenkt oder wie es das Sprichwort so schön formuliert, ein Wort, das dir hilft, kannst du dir nicht selbst sagen. Manches Wort des Lebens wird so wichtig und wertvoll, dass es schriftlich festgehalten wird und vielleicht sogar einen besonderen Platz bekommt. Ein Spruch an der Wand, eine Karte als Lesezeichen in der Bibel erinnern auch in schweren Zeiten an kraftvolle Worte. Ich denke da an meine Mutter, die hatte einen großen Kühlschrank und der war über und über mit Spruchkarten aus der Bibel beklebt, die sie irgendwie mal bekommen hatte, die für sie ganz, ganz wichtig waren. Vielleicht hat eine solche Spruchkarte ein Freund oder eine Freundin von euch zugeschickt, als es euch schlecht ging. Oder vielleicht ist es auch ein Liedvers, der euch immer wieder in den Kopf kommt und Mut macht. Oder ein Gebet, das euch wichtig ist. Aber auch ein Ich mag dich so, wie du bist, eines lieben Menschen, schenkt neue Lebenskraft, von der man lange zehren kann. Natürlich sind es in erster Linie die Bibelworte, die einem das Wort des Lebens deutlich machen. Zum Beispiel der Aufruf, fürchte dich nicht. 130 Mal in der Bibel, 130 Mal finden wir diesen Satz, fürchte dich nicht. Und er zeigt, dass Menschen aller Zeiten keine Angst zu haben brauchen. Ich will jetzt mal ein bisschen persönlicher werden. Was sind denn für euch so die persönlichen Worte des Lebens? Irgendein Bibelwort oder ein Liedvers oder irgendetwas. Habt ihr da was gerade parat? Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Noch andere Verse, wo einer sagen kann, das war ganz wichtig in meinem Leben. Ich habe einen 2007 und 2008, es war damals die Jahreslosung, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und damals habe ich mit dem Tode gekämpft, da war Krebs angesagt. Das sind so Worte, die wird man nie vergessen. Die stärken einen, die machen einem wieder, wenn man so das mal so einfach so sagt, Feuer unterm Hintern, die machen einen lebendig. Auch die Psalmen. Die Psalmen sind ein unendlicher Quell, wo wir immer wieder Worte des Lebens finden. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Psalm 23. Wie wird die Weltgeschichte aussehen, wenn wir Psalm 23 nicht hätten? In anderen Texten des Alten und Neuen Testaments ist die Lebens- und Glaubenserfahrung vieler Menschen zu zeitlosen Lebensweisheiten geworden. Die Evangelien führen Jesu Worte als sein heilendes Handeln lebendig vor Augen. Wachsam gehört und gelesen, sprechen viele Worte Jesu auch noch den heutigen Menschen unmittelbar an in dem, was gerade so Sache ist und mit was sie sich beschäftigen. Und was sie vielleicht auch bedrückt. Sorget nicht um morgen, sagt Jesus. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken und will euch Ruhe schaffen. Das sind Lebensworte, auf die man nicht mehr verzichten kann. Daraus entwickelt sich eine ganz große Zuversicht. Zuversicht, die einen durchträgt, wenn man nicht mehr weiter weiß, wenn man nicht mehr kann und wenn man denkt, es ist zu Ende. Das waren die Worte, die auch durch den Tod durchtrugen. Denken wir doch daran, als Jesus starb und wieder auferstand, Was sagte er dann bei der Himmelfahrt? Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus hat uns Menschen viel zugemutet. Gelähmte forderte er auf, aufzustehen und zu gehen, den Taubstummen sich zu öffnen. Und das Gebot der Nächstenliebe treibt er auf die Spitze. Liebet eure Feinde, tut denen gut, die euch hassen. Bibelworte, Worte des Lebens, können sich in eine ganz persönliche Botschaft verwandeln, die Zuspruch schenkt und Anspruch stellt, je nachdem, was man gerade bedarf, um erfüllt zu leben. Biblische Worte fordern auch heraus, sodass manche sie eher als Zumutung erleben, so wie die Jünger, die an dem Wort Jesu Anstoß nahmen und dann abhauten. Wenn Gott aber etwas zumutet, dann ist es auch eine Einladung, sich etwas zuzutrauen, daran zu wachsen und lebendig zu werden. Mit Offenheit und Neugier, gehört und gelesen, kann die Bibel zu einer Schatzkiste voller Worte des Lebens werden, die trösten, stärken, befreien und ermutigen. Worte, die beleben, herausfordern, unruhig und lebendig machen. Worte des Lebens, sie sind von Gott geschenkt. In all diesen Worten, egal ob aus der Bibel, aus dem Liederbuch oder von einem lieben Menschen, will Gott uns ansprechen und Mut machen zum Leben und zum Lebendigsein. Und besonders in den Zeiten des Lebens, in denen wir die Nähe Gottes nicht so spüren oder manches als unzumutbar erleben, dürfen wir wissen, dass Gott treu ist, wie er uns in den Worten des Lebens immer wieder nahe kommen will. Worte des Lebens. Wir finden sie bei keiner Partei, bei keinem Politiker, auch wenn er uns die Sterne vom Himmel holen wollte. Worte des Lebens finden wir nur bei dem, von dem Petrus gesagt hat, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Das ist die beste Wahl heute, morgen und auch am Wahlsonntag. Ich wünsche uns allen diese Gewissheit, das Vertrauen und die Entschiedenheit des Petrus aus tiefstem Herzen Gott sagen zu können, du hast Worte des ewigen Lebens. Amen. Gott, der himmlische Vater, richtet seine Augen auf dich. Sein Gesicht strahlt vor Freude, wenn er dich sieht, weil er dich sehr lieb hat. Er hat versprochen, dich nicht zu verlassen und nicht von deiner Seite zu weichen. Seine schützenden und segnenden Hände hüllen dich ein, so kannst du sicher deinen Weg gehen. Gottes Segen wünsche ich Ihnen allen.